Mit den Versen, die wir heute schrieben, werden wir dann kahl vor ihnen stehen. Hatten wir den Mut, genau zu lieben und den Spiegeln ins Gesicht zu sehen. So ehrlich bin ich dich gar nicht gewohnt. Beschwerlich der Weg in dir, Mühe nur spärlich entlohnt. Gefährlicher näher ich die Gedanken, meine Söhne. Erwehr mich deiner Löhne, dem ich dann den Schein verwöhne. Verwöhne ich das andere, ha, dann bin ich sicher. Doch wenn ich wandere und mich nicht versichere, dann hab ich keine Chance, nicht mal als Dichter. Denn wenn ich schlicht bericht, meine Existenz zerbricht. Auch ich hab mich erwischt beim Streben mit dem Strom. Hast mir Lügen aufgetischt, formtest mich zu deinem Klon. Als vermeintlicher Sohn liegt es jetzt in meiner Hand. Entschleier dein Gewand und befrei den Verstand. Sei gespannt, denn wenn die Wand und der Vorhang fällt, dann liegt vieles auf der Hand, ja, vieles ist entstellt. Ob es dir denn noch gefällt, das ist deine Entscheidung. Welchen Weg du wählst und gehst, welche Verzweigung. Ich bin nicht dein Freund. Mein Schein ist bloß ein sorgfältig gewobenes Kleid, das ich trage, um mich vor deinen Fragen und dich vor meiner Gleichgültigkeit zu schützen. Ich vertraue dir, gib dir mein Geld, also mein Leben. Ich versuche eine Zukunft anzustreben, nicht hinzulegen, sondern den Müll wegzufegen. Doch deine Ziele stehen meinen eigenen entgegen. Schnelles Geld, schnelles Leben, wenige streben dagegen. Legen sich nur daneben um Antwort reden, verlegen. Bewegen nur die Fäden, die nach oben verlaufen. Übersehen die verboten, sie verlogen verkaufen. Verbogen und es aufmacht, davon halte ich nichts. Ein ungleiches Gleichgewicht, kein Land in Sicht. Keine Perspektive, keine Richtlinien, die mir dienen und den Status des Freundes mimen. Selbst meine Träume schienen geprägt zu sein. Freude nur geliehen, schaute beängstigt umdrein. Um spät laut zu schreien, fing ich an zu fliehen. Auszubrechen, um wieder meine Freunde um mich zu lieben. Ich bin nicht dein Freund. Denn du hast versäumt, unsere Freundschaft zu pflegen. Ich bin nicht dein Freund. Komm erneut mit Problemen dir wohl umgelegen. Ich bin nicht dein Freund. Nur wer träumt, vermag etwas Großes zu bewegen. Nur wer träumt, kann eine Freundschaft leben. So viele Leute streben, weil sie Wert auf Beute legen. Das kommt sie teuer zu stehen, denn sie scheuen das Leben. Sie versäumen das Begegnen, bereuen, was sie geben, um sich erneut anzuregen. Erträumen sie Szenen, erfreuen sich deswegen an erdachten, treuen Zielen. Verlachten, Verbeutes zu pflegen, entfachten Feuer zu quälen. Später sieht man sie dann stehen, verheult im Regen. Jeder Verräter wird sich irgendwann nach keinem Freund sehnen. Es ist Jahre her, doch in meiner Erinnerung ist es wie gestern. Freundschaft heißt für mich, für jemand alles zu geben, um kaltes Dank des Zusammenhaltes zu überleben. Ja, weil Freundschaft das, was die anderen nicht verstehen, Zusammenhänge zu sehen, Wendepunkte zu gehen. Freundschaft meint, jemand mit Respekt zu begegnen. Man erweckt sich zum Leben, in Werte verträgt und erregnet. Ja, er schwimmt mit dir, steht hinter dir, ist involviert, integriert im täglichen Gebier. Sondern den Müll. Ah. Ah.